Ist McDonald's also vielleicht das Restaurant, in dem du die Burger und Pommes futterst? Ganz klares Nein. McDonald's besitzt zwar unendlich viele Restaurants, aber es ist nicht diese Restaurants. Würde ein Erdbeben sie alle platt machen? Das Unternehmen würde es nicht zerstören. Es würde einfach neue Restaurants bauen und darin neue Burger und Pommes braten. Ist McDonald's also vielleicht das Personal, das in den Restaurants arbeitet? All die Filialleiter, Küchen, Tresen und Putzkräfte? Nein, auch nicht. Denn selbst wenn all diese Leute plötzlich kündigen würden, weil sie ihren Job langweilig finden oder anderswo mehr Geld verdienen wollen, würde McDonald's nicht verschwinden. Das Personal würde einfach durch Neues ersetzt werden. Es wäre komplett ausgetauscht, aber McDonald's wäre immer noch dasselbe Unternehmen. Dann ist McDonald's vielleicht die Gruppe von Leuten, die die Entscheidungen trifft. Ob zum Beispiel Küchen, Tresen und Putzkräfte eingestellt werden und wie viel sie verdienen, wo neue Restaurants eröffnet werden. Diese Entscheider sind die Besitzer von McDonald's. Mit jedem verkauften Burger werden sie reicher. Allerdings wechseln die Besitzer ständig. Und es sind ganz schön viele. Das war am Anfang anders. Da gehörte McDonald's nur einer einzigen Familie. Und jetzt rate mal, wie die hieß. Richtig. Familie McDonald. 1940 haben die Brüder Richard und Maurice McDonald das erste McDonald's-Restaurant eröffnet und nach sich selbst benannt. Allerdings sind die beiden schon vor vielen Jahren gestorben. Und das Unternehmen McDonald's ist immer noch da. Sind heutzutage vielleicht ihre Kinder die Besitzer von McDonald's? Nein. Denn Richard und Maurice haben McDonald's lange vor ihrem Tod verkauft. An Leute, die es wieder an andere verkauft haben. Und die haben es auch weiterverkauft. Heute gehört McDonald's Tausenden von Leuten gemeinsam. Jeder von ihnen besitzt einen kleinen Teil davon. Diese kleinen Teile heißen Aktien. Auch du könntest so eine Aktie kaufen. Für ungefähr 230 Euro das Stück. Dann wärst auch du einer der Besitzer von McDonald's. Wenn du wahnsinnig viele Aktien kaufst, könntest du sogar der mächtigste Besitzer werden und wichtige Entscheidungen treffen. Du könntest zum Beispiel in deiner Straße ein McDonald's-Restaurant bauen lassen oder einen völlig neuen Sellerie-Burger auf die Speisekarte setzen oder die Löhne der Angestellten verdoppeln. Würde das dann bedeuten, dass du McDonald's bist? Absolut nicht. Denn ständig kaufen sich neue Leute McDonald's-Aktien und andere verkaufen ihre. Andauernd wechseln die Besitzer. Und trotzdem bleibt McDonald's gleich. McDonald's ist also nicht die Summe der Besitzer. Aber was in aller Welt ist McDonald's dann? Wohin müsstest du gehen, wenn du es sehen, hören, riechen oder anfassen wolltest? Die Antwort ist, du kannst es nicht. Du kannst dir zwar die einzelnen Restaurants ansehen, mit dem Küchenpersonal plaudern und an den Burgern schnuppern, aber das ist nicht McDonald's. McDonald's ist nicht echt. Jedenfalls nicht so, wie Schimpansen und Bananen echt sind. McDonald's ist eine Geschichte. Eine Geschichte, an die Erwachsene glauben, obwohl sie nur ausgedacht ist. Ausgedacht mit unserer speziellen Homo sapiens Superkraft. So wie unsere Ur-Ur-Urgroßeltern früher glaubten, dass hoch oben in den Wolken der Geist des großen Löwen thront und ihnen hilft, Bananen zu bekommen oder Elefanten zu jagen. So glauben die Erwachsenen heute an einen großen Geist namens McDonald's. Einen Geist, der Restaurants eröffnet, Mitarbeiter bezahlt und haufenweise Geld verdient.